Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Eine Stunde Netzmusik hier bei Byte FM mit Christian Grasse. Hallo. Die heutige Sendung ist zweigeteilt, könnte man sagen. Sie beginnt elektronisch und instrumental und endet dann akustisch mit Gesang. Dabei reisen wir einmal um die ganze Welt, unter anderem nach Skandinavien und Indonesien. Los geht's mit 23 Seconds aus Schweden. Das Göteborger Netlabel wird heute einige Male zu hören sein, und zwar auch jetzt gleich am Anfang. So klingt eine der aktuellen Veröffentlichungen des handverlesenen Katalogs des Netlabels. Wir hören Public Transport. We'll be right back. Public Transport alias Duncan Bailey aus Maine, USA. Seit 1998 macht der Amerikaner Musik, die bezeichnet er als Electronic Shoegaze Dream Pop. Auf der selbstbetitelten EP ist der eben gehörte Track zu finden. Der hat bemerkenswerterweise sogar einen deutschen Titel, und zwar Der Unterschied zwischen Signal und Rausch. Wir hören noch ein Stück von der Public Transport EP, und zwar Never Coming Back. Never Coming Back, einer von insgesamt 5 Stücken der Public Transport EP, erschienen bei dem schwedischen Netlabel 23 Seconds. Mit instrumentalen Klängen und öffentlichen Verkehrsmitteln geht's auch weiter, und zwar mit einem Konzeptalbum, das seine Wurzeln nicht nur in Schweden, sondern sogar in der Heimatstadt des Labels hat, in Göteborg nämlich. Dort gibt es eine Tram, und genau die hat jetzt ein musikalisches Denkmal bekommen. Det Mechaniska Undret, das mechanische Wunder, eine Hommage an die Göteborger Straßenbahn. Zentralen von Det Mechaniska Undret, ein Song eines ganzen Albums, das sich der Göteborger Straßenbahn widmet. Verantwortlich dafür ist der Schwede Andreas Österberg. Er hat die Melodien, die ihm durch den Kopf gingen, während er mit der Straßenbahn fuhr, in einem Album festgehalten. Und auch beim nächsten Stück geht's nochmal um Fortbewegungsmittel. Diesmal aber ist der Star allerdings nicht die Straßenbahn, sondern der Bus. Zumindest laut Titel. Wir hören The Bus That Couldn't Slow Down von der J. Arthur Keynes Band. Indie Rock mit Gameboy Sounds. So klingt das Ganze. Cares any more, no one visits. FM. The J. Arthur Keynes Band mit Faux Paw, erschienen beim Netlabel 8bitpeoples.com. Die mittlerweile 121. Veröffentlichung des Chiptune-Netlabels. Immer wieder ein Besuch wert, die Seite, nicht nur wegen der Musik, sondern auch wegen der liebevoll designten Artworks, die ebenfalls im Stil alter Videospiele gemacht sind. Außerdem gibt's dort tiefe Einblicke in die 8-Bit-Szene, inklusive Bauanleitungen für Gameboy-Instrumente. Links dorthin gibt's natürlich bei uns auf byte.fm/magazin. Nintendo Game Boys haben ihren Ursprung ja in Japan und genau dort geht's jetzt hin. Auch im nächsten Song gibt's hin und wieder 8-Bit-Klänge zu hören. Vorhersehbar sind die aber nicht. Zu verspielt und zerhackt ist die Musik von DJ Newtown. Man weiß nie so richtig, was als nächstes im Song passieren wird. Und wer den Japaner vielleicht jetzt zum ersten Mal hört, der könnte denken, die Platte springt oder der MP3-Player hat Aussetzer. Wir hören Sweet Days, Sweet Memories. DJ Newtown mit Sweet Days, Sweet Memories von der gleichnamigen EP vom japanischen Netlabel Maltin Records. Und wir bleiben noch einen Song lang in Japan. In Tokio, um genauer zu sein, dort kommt nämlich das Künstlerduo Enkia her. Das Elektropop-Duo hat kürzlich eine selbstbetitelte EP bei dem italienischen Netlabel Label veröffentlicht. Daraus hören wir den Track Full Moon. We'll be right back. Byte FM. Azura featuring Gray Shalita mit Motionless, eine britisch-kanadische Kooperation im Netz, womit wir wieder wie angekündigt beim schwedischen Netlabel 23 Seconds wären. Dort erschien nämlich die Apart EP, auf der ist dieser und auch noch einige weitere wunderbare Trip-Hop-Perlen zu finden. Diese hier zum Beispiel, Bit by Bit. Bit von Azura aus London und Grey Shalita aus Montreal. Eine Netzkooperation, die wunderbare Trip-Hop-Klänge hervorgebracht hat. Zu finden ist das Ganze auf 23seconds.org. Verlinkt natürlich auch bei uns auf byte.fm/magazin. Dort einfach mal nach Frequency suchen. Nun machen wir noch einen Sprung, nicht nur stilistisch, sondern auch geografisch. Es geht nach Indonesien zu einem Netlabel, das ausschließlich Musik veröffentlicht, die im Wohn- oder Schlafzimmer entstanden ist, beziehungsweise in den eigenen vier Wänden. In My Room Records. Thank you. Ranting Terpisar von Sheryl, ein Musikerduo aus Indonesien. In deren Texten geht's um zerschlagene Seelen, das sagt zumindest der Google Translator. Getrennte Zweige heißt demnach der eben gehörte Titel. Außerdem sind auf der EP Stücke wie Schwarzer Todeskampf, oder? Es sollte romantisch sein. Ziemlich melancholisch also, dieses indonesische Folk-Duo. Ähnlich geht's auch weiter. Wir hören Butterfly and the Other Side von Bad Lovers Company, ebenfalls zu finden bei dem indonesischen Netlabel In My Room Records. Thank you. Marching March, eine Solokünstlerin aus Indonesien. My Yellow Fake Fantasy heißt dieses Stück und zu finden ist es als Gratis-Download auf der gleichnamigen Single inklusive einiger Remixe des Stückes. Erschienen ist die Single bei dem indonesischen Home Recording Netlabel In My Room Records. 65 Veröffentlichungen kamen dort bisher zusammen. Die Marching March Single ist die aktuellste. Die erste stammt von diesem Mann hier, Johnny Winstead. My Bubba and Me, ein wirklich zauberhaftes Folk-Duo aus Dänemark. Die beiden Mädels waren erst kürzlich auf Tour. zusammen mit zwei holländischen Zwillingsbrüdern. Beide gefühlt doppelt so groß wie die Mädels. Vielleicht hat der ein oder andere ja die Chance gehabt, My Bubba and Me live zu sehen. Ihre aktuelle Single, die kam erst nach der Tour heraus. Bob heißt die und die gibt's als Gratis-Download oder auch als CD. Links findet ihr im Netz auf byte.fm/magazin. Das war's mit Frequency. Die nächste Ausgabe gibt's dann wieder in 4 Wochen. Mein Name ist Christian Grasse und ich sage schon mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Das letzte Wort haben allerdings My Bubba and Me und zwar mit dem Song Bob, We Love You. Hinter diesem Titel versteckt sich der Bob Dylan-Song You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. In diesem Sinne, bis bald. I've seen love go by my door. It's never been this close before. It's never been so easy. You're gonna make me one.